الحرب وضد الجيش. No war, no army. No alla guerra, no all'esercito. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savoce higher. Militarisme higher. Nia vojna, nia vojsko. Ni vojna, ni armia. No alla guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Im aktuellen antimilitaristischen Podcast im September 2020 geht es um zivile Logistik für den Krieg, Verbindungen zwischen Automobil- und Rüstungsindustrie und die Situation im Libanon bzw. in Beirut. In unserem ersten Interview mit Jule geht es um Verbindungen zwischen der Automobil- und Rüstungsindustrie. Das Thema hat sich erst so nach und nach ergeben, die Recherche und Studie. Und zwar hatte ich mich erst dafür interessiert, wie große deutsche Automobilhersteller eigentlich aus ihrer Geschichte im Zweiten Weltkrieg hervorgegangen sind und wie sie heute damit umgehen, weil ich gesehen hatte, dass ganz viele als Rüstungskonzerne gearbeitet hatten im Zweiten Weltkrieg und da eine wichtige Rolle gespielt haben. Und dann ist aber immer mehr die Frage in den Vordergrund gerückt, ob es immer noch so eine Verbindung gibt heute zwischen Automobil- und Rüstungsindustrie, also natürlich ganz anderer Art, aber das ist dann zum Hauptthema nach und nach der Studie geworden. Und dann habe ich versucht, mich dem anzunähern, wie das heutige Verhältnis ist. Heißt das dann, dass zum Beispiel der Volkswagen Käfer als Kübelwagen für die Wehrmacht produziert wurde? Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also der VW wurde ja tatsächlich einen Auftrag gegeben von der nationalsozialistischen Organisation. Es gibt sehr viele Arbeiten schon über die Rolle von Automobilproduzenten in der Aufrüstung von Deutschland für den Zweiten Weltkrieg. Und da sind, glaube ich, die wichtigsten Punkte, dass damals die Motoren von Autos und Flugzeugen und Schiffen dann in den Werken produziert wurden. Und vielleicht hervorzuheben sind Daimler, aber auch die Autounion. Und ich habe dann eben zu dem historischen Thema nur ein bisschen recherchiert und mich dann aber vor allem darauf konzentriert, herauszufinden, ob die rüstungsindustrielle Basis, von der eben in diesem historischen Bezug viel die Rede ist, ob es so einen Bezug heute noch gibt. Da könnte man jetzt viele Ansatzpunkte nehmen, wie man sich das anschaut. Und ich bin darauf gekommen, dass ich mir die Rüstungsvereinigungen angeguckt habe, die großen drei, die Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik, den Bundesverband für Sicherheit und Verteidigung und den Förderkreis des Deutschen Heers. Also es gibt auch noch weitere Vereinigungen, aber nicht alle haben ihre Mitgliederlisten öffentlich online einsehbar. Darum habe ich mir eben vor allem die drei angeguckt und ich habe erstmal ganz, ganz viele Unternehmensseiten mir durchgeschaut. Also eigentlich bin ich von der anderen Seite gekommen, von der Rüstungs-, Verteidigungs- und Sicherheitsbranche und habe da geguckt, was sind denn die Mitglieder von diesen Interessenvertretungen und dann ganz viele Verbindungen gefunden, die zur Autoproduktion bestehen, an die ich zuvor nicht gedacht hätte. Zum Beispiel im IT-Bereich oder in der Herstellung von Glas, wo dann auch ganz viel für Sicherheitsglas genutzt wird oder so. Also da gab es einige Branchen und Unternehmen, die gerade in Zulieferbereichen arbeiten, die dann beide Branchen beliefern, wo man jetzt, wenn man einfach nur von Rüstung und Automobil hört, nicht sofort daran denkt. Und dann ist nach und nach eine Sammlung von Informationen über die Unternehmen entstanden und eine Liste von Unternehmen, wo ich Verbindungen zu beiden Branchen gefunden habe. Und daraus habe ich jetzt versucht, auch wenn das natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben kann, weil man da noch ganz viel mehr prüfen könnte, dann habe ich versucht, diesen Überlappungsbereich von beiden Branchen, der eben vor allem, und das ist ein wichtiges Ergebnis, in den Zulieferbetrieben und Dienstleistungsbetrieben liegt und nicht mehr so sehr an den Herstellern ganzer Autos an sich. Ich versuche diesen Überlappungsbereich so ein bisschen zu sortieren und auszuloten. Also was gibt es da für Branchen und wie sind die verteilt und wie ist auch die Konzentration dann auf militärische und zivile Produktion. Was sich vor allem gezeigt hat, ist, die Automobilbranche wird ja immer digitaler und es geht also um Konzepte wie autonomes Fahren oder vernetztes Fahren, also wo dann auch Datenspeicherung, also Datenaufnahme, Speicherung und Verarbeitung, IT-Systeme, Kommunikationssysteme, Sensorik auch, die Daten überhaupt aufzunehmen und solche Verfahren viel wichtiger geworden sind und die einzelnen Bestandteile viel technisch komplexer und komplizierter. Und das führt dann natürlich dazu, dass es nur Spezialunternehmen gibt, die sich auf einzelne dieser Teile konzentrieren und dann auch zu einem größeren Ausfransen. Und ich glaube, das führt eben auch dazu, dass die Zulieferunternehmen, die dann so hoch spezialisiert sind, auch mehrere Branchen beliefern. Also auch nicht nur immer die Automobil- und die Rüstungsindustrie, sondern die beiden und noch viele andere. Und welche Firmen fallen dann besonders auf? Also ich hatte am Anfang vor allem zu Daimler und VW als den großen deutschen Automobilherstellern recherchiert. Also jetzt sind wir wieder bei den Herstellern, weil die eben so bekannt sind und ins Auge fallen und da die Verbindungen zur Rüstungsindustrie aufgezeigt. Und die Verbindungen bestehen dann auch teilweise einfach in Tochterfirmen, wie zum Beispiel bei VW, zu der die Renk AG gehört. Und die wiederum gehört zur Mahn Group innerhalb von der VW-Gesellschaft. Und das ist teilweise sehr, sehr kompliziert überhaupt, diese ganzen Verbindungen, wer gehört zu wem, zu welchem Anteil und so weiter, herauszufinden. Genau, und die Renk AG, die stellt Ketten für die Fahrzeuge her und Panzer, also ist da stark beteiligt. Und das sieht man dann auch auf der Bundeswehrseite, wenn man schaut, welche Fahrzeuge genutzt werden. Also Mahn und Renk sieht man da auch. Also das wäre zum Beispiel eine Verbindung, die dann aufgetan wurde. Andere Zulieferunternehmen. Also wie gesagt, was mich auch erstaunt hatte, war, dass es dann zum Beispiel in der Glasherstellung, das offenbar ein großer Bereich zu sein scheint. Und IT, da gibt es auch ganz viel. SAP beliefert auch beide Branchen. Das ist ja ganz bekannt, das Unternehmen. Und da geht es dann eben viel, also in dem IT- und Kommunikationsbereich, um zum Beispiel bei Einparkhilfen oder dass Autos Parkplätze finden, diese Techniken von künstlicher Intelligenz oder auch von Sensorik und Datenanalyse und Auswertung und dann Software-Systeme. Diese Techniken sind in dem Bereich wichtig. Ich gucke gerade nochmal, weil das so viele Unternehmen waren, die ich mir angeguckt habe, ob ich noch mehr Beispiele finde, denen ich erzählen kann. Ich hatte versucht, das so ein bisschen zu ordnen. Also es gibt nämlich Zulieferer, die zwar in Rüstungsvereinen sind, deshalb bin ich ja überhaupt auf sie gestoßen, aber wo der Bezug zur Rüstungsbranche nicht so klar wird. Also den kann man dann nur vermuten. Und es gibt aber auch der Großteil der Unternehmen, da wurde es dann schon auch deutlich. Zum Beispiel gibt es ACS, Armored Car Systems, die geschützte Fahrzeuge, also Fahrzeuge um- und aufrüsten, dass es geschützte Fahrzeuge sind. Genau, wichtig ist natürlich auch ZF Friedrichshafen, die Motoren und Triebwerke herstellen und über die enge Zusammenarbeit mit MTU Friedrichshafen auch, also weil sie denen zuliefern und die in großes Rüstungsunternehmen sind, dann damit verbunden sind. Und darüber hatte IMI schon mal recherchiert. Da ergeben sich dann wieder Verbindungen. Also ich nenne im Text dann einige Beispiele, aber es sind wirklich viele. Ich habe genau 104 Unternehmen gefunden bei dieser Untersuchung, die ich in diesen Überlappungsbereich dann eingeordnet habe. Ich habe noch mal ein bisschen beschrieben, wie ich die eingeordnet habe. Und da ist es dann schwierig, sich alle einzeln zu merken. Ich habe das dann versucht, ein bisschen abzugleichen, was das für einen Anteil an der deutschen Automobilbranche ausmacht und hatte einen Referenzwert von Statista gefunden und dann daraus grob errechnen können, dass es schon fast 10% der Branche ausmacht, was schon mal ein wichtiges Ergebnis ist, weil das doch ein relativ hoher Wert ist, auch wenn man sicher das jetzt eben ein Beispielwert ist und es gibt viele verschiedene Angaben, zum Beispiel auch vom Verband der deutschen Automobilindustrie, wie viele Unternehmen jetzt zur Automobilbranche gezählt werden. Die 10% sind jetzt nur Militär, also nicht noch für Polizei und dergleichen. Doch, genau, also das könnte man auch kritisieren. Ich habe das relativ im weiten Sinne gezählt, weil ich davon ausgegangen bin, das ist natürlich nur eine Vermutung, aber ich habe jetzt auch Unternehmen, die zum Beispiel Schwerlasttransporter oder Noteinsatzfahrzeuge oder so produzieren und dann die dann eben im Sanitärbereich oder im Bereich von öffentlicher Sicherheit eingesetzt werden, die habe ich trotzdem mitgezählt, weil ja auch die Bundeswehr einen großen Sanitär- und Noteinsatzbereich hat und diese Fahrzeuge auch nutzt. Und ich dann daraus geschlossen habe, dass wenn die Unternehmen auch in den Rüstungsvereinigungen sind, dass es eben möglicherweise auch so eine militärische Nutzung dann gibt, obwohl das natürlich dann Vermutung bleibt. Aber so war da der Gedanke, warum ich die mitgezählt habe. Also würde jetzt ein Volkswagen-Bus für die Polizei in deiner Statistik als Militärfahrzeug gewertet oder nicht? Na, ich habe mir nicht einzelne Produktmodelle angeguckt, also schon angeguckt, aber nicht gezählt, sondern ich habe wirklich dann immer für die Unternehmen, also ich habe Daimler mit Mercedes-Benz mitgezählt, also die Mercedes-Benz AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Daimler und die Marke ist nochmal nicht mit dieser Gesellschaft genau gleichzusetzen, aber die wird auch nur von Daimler verwendet und Daimler habe ich mitgezählt, weil da tatsächlich keine bewaffneten, aber doch hochgeschützte Fahrzeuge produziert werden, die auch direkt von der Bundeswehr abgenommen werden. Und bin von den Rüstungsvereinen ausgegangen und habe mir da die Mitglieder angeguckt und dann geguckt, was die genau machen. Praktisch als Kriterium dafür, dass sie zur Rüstungsbranche und Sicherheits- und Verteidigungsbranche, wenn man die so groß bezeichnet, gehören, habe ich einfach das Kriterium, dass sie in dem Rüstungsverein sind. Aber ich habe mir auch noch mal genauer angeguckt, wie sichtbar da die Verbindung zur Rüstungsbranche ist. Also das habe ich dann auch noch mal genauer herausgestellt. Das ist aber tatsächlich nicht so ein großer Anteil, wo das unsichtbar bleibt, also wo man nur weiß, das Unternehmen ist in einem Rüstungsverein, aber wir können nicht genau herausfinden, ob es jetzt Produkte herstellt, die direkt dort genutzt werden. Das waren, glaube ich, nur so 15% von allen, die ich mir angeguckt hatte. Und bei dem Rest war es schon sehr deutlich. Im gleich folgenden zweiten Teil des Interviews mit Jule geht es um personelle Verstrickungen zwischen Automobil- und Rüstungsindustrie. Aus dieser Erhebung heraus, also nicht mehr in der Erhebung, sondern ein anderer Ansatz, sich anzugucken, ob es auch in den Personalstrukturen Verbindungen gibt. Ich habe bis jetzt im Endeffekt gar nicht alles, was ich gefunden habe, dann mit aufgenommen in die Studie, aber das stimmt. Ich glaube, da könnte man auch noch viel mehr finden, wenn man da sich durch die Aufsichtsräte klickt und mal guckt, welche Namen mehrfach vorkommen. Und könntest du da so ein Fazit ziehen? Für die personellen Überlappungen, da habe ich tatsächlich, also weniger als in dem als für die Datenerhebung habe ich da weniger zu recherchiert, deshalb ist es dann auch nicht so groß geworden in der Studie, deshalb habe ich das eher an einzelnen Beispielen gelassen. Darum kann ich da, glaube ich, keine allgemein übergreifenden Schlüsse daraus ziehen. Das würde ich jetzt lieber nichts Falsches sagen. Aber du hast so einzelne Beispielfirmen hier zum Beispiel, ne? Bosch habe ich dann auch als besonderes Beispiel nochmal betrachtet, weil das ist mir auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen. Das ist ja wirklich ein sehr wichtiges, großes Automobilzulieferunternehmen, das auch in den Statistiken an zweiter Stelle weltweit und auch an zweiter Stelle deutschlandweit, also von der Umsatzstärke der Automobilzulieferer, das größte Unternehmen ist und deshalb besonders wichtig. Und da habe ich erst das im Keimrüstungsverein gefunden und dann aber doch gesehen, dass beim Förderkreis des deutschen Heers die Sicherheitssparte von Bosch vertreten ist, die sich auf vor allem IT und Cybersicherheit und Überwachungstechnologien spezialisiert hat. Da wird auch nochmal ganz besonders deutlich, wie wichtig KI in beiden Branchen gerade wird, weil Bosch daran ja ganz viel forscht und auch hier im Cyber Valley in Tübingen Gründungsmitglied vom Cyber Valley ist und da wird auch ganz viel zu KI geforscht. Und über diese Mitgliedschaft bei dem Förderverein des Deutschen Heers hinaus ist Bosch auch auf dem Europäischen Polizeikongress Partner. Genau, das waren so die zwei wichtigen Verbindungspunkte, auch wenn jetzt in dem Angebot, in dem Produktangebot von Bosch nicht direkt die Rüstungsbranche oder die Verteidigungsbranche adressiert wird, lassen diese Mitgliedschaften und Partnerschaften vielleicht darauf schließen, dass auf jeden Fall ein Interesse von Seiten, auch von Seiten der Verteidigungsindustrie an diesen Techniken gibt. Sonst wären die da wohl nicht vertreten. Das war ganz interessant. Bosch kennt man ja auch einfach aus dem Alltag viel. Und was würdest du so abschließend zu deiner Studie sagen? Was wäre so dein Eindruck? Ich komme jetzt irgendwie gerade noch so ganz vom Schreiben, deshalb fällt es mir ein bisschen schwer, da wieder so rauszugehen und aus der Distanz so große Zusammenhänge zu fassen. Aber was, glaube ich, wichtige Ergebnisse waren, also es gibt ganz viel Forschung und Berichte über die Automobilindustrie und ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg und es gibt noch nicht so viel darüber, ob es immer noch Verbindungen gibt und ich glaube, wichtig ist, dass ich mit dieser Sammlung, an der Sammlung sehen konnte, dass die Verbindungen eher in den Zulieferbereich sich verschoben haben und da, dass die IT- und Kommunikationstechnologiebranche sehr wichtig, also zum zweitgrößten Bereich geworden ist und dass diese Technologien, diese Diversifizierung und Spezialisierung eigentlich nicht dazu geführt hat, dass sich die Branchen weiter voneinander entfernen, sondern eher neue Verbindungspunkte schafft in diesem Zuliefer- und Dienstleistungsbereich. Ich glaube, das war eine wichtige Antwort auf die zentrale Frage der Studie und ansonsten ganz viele Details über einzelne Unternehmen. Und würdest du sagen, dass deine Studie so ein Anfang ist, das so durchzuschauen? Auf jeden Fall. Also ich habe eher den Eindruck, dass man da jetzt noch ganz viel in alle Richtungen weiter recherchieren könnte, weil, wie gesagt, der Eindruck war, es gibt ganz wenig Forschung nur dazu, wie diese Verbindung heute ist. Und all diese Bereiche, wie zum Beispiel personelle Verknüpfung, was du jetzt angesprochen hättest, da könnte man noch viel, viel mehr recherchieren. Ich habe mich dann auf das andere konzentriert, aber da könnte man auch ganz viel finden. Oder ich bin jetzt von der Seite der Rüstungsvereine gekommen, aber man könnte genauso andersherum schauen, was sind große und wichtige Automobilzulieferer und gibt es da Verbindungspunkte zur Rüstungsindustrie. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass dieser Überlappungsbereich, den ich jetzt identifiziert habe, dass der eigentlich noch viel größer sein könnte, wenn man sich all das auch noch anschaut. Mit den Zahlen, mit denen ich jetzt berechnet hatte, waren es fast 10%, also noch nicht ganz. Ja, ich glaube, das ist ein Anfang und man kann sicher auch viel an der Erhebung sich noch überlegen, wie da die Kriterien sind und ob man die noch enger fassen kann. Das hattest du ja auch angesprochen, ob man dann so einen Noteinsatzfahrzeug mitzählt oder einen Bus oder einen Transportfahrzeug, was nur zum Beispiel Panzer transportiert oder zählt man tatsächlich nur die gepanzerten Kettenfahrzeuge. Also das kann man alles dann nochmal in den Kriterien und Details, das könnte man enger fassen und dann wird natürlich auch der Fund kleiner oder weiter. Da kann man, glaube ich, noch ganz, ich glaube nur, es ist, wie du gesagt hast, ein Anfang, da mehr zu überlegen. Und vielleicht geht es nicht so sehr darum, ob jetzt die Zahlen, ob da jetzt eine Nummer fehlt oder eine zu viel oder zu wenig mitgezählt wurde, sondern eher um den Gesamteindruck, der daraus entsteht. Und was auch noch, was ich jetzt nicht gemacht habe in der Studie, was aber sehr interessant wäre, auch nochmal direkt in die Produktion zu gehen und zu überlegen, welche wirklichen Bauteile und Elemente, welche Softwares und so werden in beiden Branchen benutzt. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich mich auf das andere konzentriert habe und weil ich aber auch nicht so eine ausgebildete Ingenieurin oder sowas bin. Aber von der technischen Seite sich diese Verbindung nochmal anzugucken, das wäre sicher auch sehr spannend. Ich finde es gut, wie du gesagt hast, das als Anfang einzuschätzen und auch alle dazu anzuregen, wenn sie Lust haben, daran weiter zu recherchieren und zu forschen. Ich glaube, da gibt es noch viel rauszufinden. Und die ersten Ergebnisse sind aber schon spannend, finde ich. Also eigentlich ganz zufrieden mit deiner Studie? Ja, also für mich war es sehr spannend. Ich hoffe, dass das auch für andere so ist, die vielleicht Lust haben, das zu lesen. Von der Automobil- und Rüstungsindustrie kommen wir zur zivilen Logistik für den Krieg und einem Interview mit Emma. Ich habe mich mit privaten Unternehmen beschäftigt, die für die Bundeswehr Logistikdienstleistungen übernehmen und gerade macht das wieder ein bisschen von sich reden, weil einer der großen und langjährigen Dienstleistern Ecolog ist. Das Logistikunternehmen Ecolog, die jetzt gerade in Bayern Testzentren übernommen haben oder betreuen für die Corona-Tests und quasi hauptverantwortlich oder durchaus beteiligt auf jeden Fall waren an diesem ganzen Desaster mit den verloren gegangenen Testdaten und sowas. Das ist gerade aktuell ein bisschen der Aufhänger, weil Ecolog nämlich durchaus bekannt dafür ist, von Pannen und auch größeren Fehlern und Problemen geprägt zu sein und nichtsdestotrotz seit vielen, vielen Jahren so einer der Lieblingsdienstleistern der Bundeswehr ist. Und was für Dienstleistungen macht dieses Ecolog-Unternehmen für die Bundeswehr? Das ist tatsächlich sehr, sehr breit aufgestellt. Alles von Abwasserentsorgung an Bundeswehrstützpunkten, zum Beispiel in Afghanistan, aber auch Verpflegung, Wäsche, Wäschereidienstleistungen, Sanitäreinrichtungen. Die sind da sehr, sehr breit aufgestellt und auch in diversen Einsatzgebieten für die Bundeswehr tätig. Ist aber auch ein riesiges Unternehmen, die international aufgestellt sind und beispielsweise die ISAF-Truppen in Afghanistan auch für andere Armeen tätig sind. Arbeitet dieses Unternehmen also international und nur für die Bundeswehr oder auch oder nur für staatliche Stellen oder ist das nur eins ihrer Gebiete, wo sie arbeiten? Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, was die alles machen. Also es ist schon gegründet worden ursprünglich meiner Meinung nach als Militärdienstleister. Also es ist definitiv deren Haupt fällt, was sie, wie gesagt, nicht nur für die Bundeswehr, sondern auch für andere Armeen machen. Jetzt gerade ja zum Beispiel vom Bayerischen Gesundheitsministerium auch beauftragt wurden. Ob die privat tätig sind, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube schon, also auch für private AuftraggeberInnen. Aber deren Hauptschwerpunkt liegt auf jeden Fall auf staatlichen Stellen und insbesondere Militärdienstleistungen, militärische Logistik. Ich habe, wie gesagt, auch diesen Artikel dazu geschrieben, was wirklich, also es ist wirklich anekdotisch und also wirklich faszinierend, was Ecolog sich immer wieder leistet. Daran wird halt irgendwie viel sichtbar, was so ein Problem ist an diesen privaten Dienstleistungen im Militär und an der Bundeswehr, unter anderem mit diesen permanenten Versagen und Fauxpas, was recht prägend ist tatsächlich. Und was wird da sichtbar durch diese Pannen, Fauxpas, Fehler oder wie das dann auch immer heißen mag? Na, beispielsweise hat man eben einen Markt, genau, eine Marktsituation, also von DienstleistungsanbieterInnen, der im Grunde gänzlich monopolistisch gestrickt ist. Also das ist ein so spezialisiertes Feld, Armeen in ihren Auslandseinsätzen irgendwie logistisch zu unterstützen, dass es im Grunde keinen Wettbewerb gibt. Und dass sich das seit vielen, vielen Jahren so durchzieht, dass es eben einen ganz kleinen Pool an Unternehmen gibt, die gewisse Dienstleistungen für die Bundeswehr übernehmen, damit aber eine totale Abhängigkeit von diesen Unternehmen zum Beispiel geschaffen wird, was genau die Situation dafür bereitet, dass zum Beispiel Ecolog, die wirklich quasi von Stunde Null an immer wieder sich richtige Fettnäpfchen geleistet haben und bisweilen, also ist ja auch nicht alles nur lustig, was so infolge deren Unfähigkeit bisweilen tatsächlich passiert. Genau, dass man aber irgendwie auf die angewiesen ist und die immer wieder beauftragt und genau, also es einfach keinen Wettbewerb gibt oder keine Ausweichmöglichkeiten. Also im Grunde hat sich die Bundeswehr dann eine sehr alternativlose Situation geschaffen, in der sie einfach in gewisser Weise handlungsunfähig geworden sind, um auf sowas zu reagieren. Und diese Ecolog habe ich in deinem Artikel gelesen. Ecolog hat zum Beispiel in Afghanistan großflächig Felder verschmutzt. Wie kam das zustande? Das war wieder eine so eine klassische Geschichte. Die waren beauftragt, das Abwasser zu entsorgen und haben da irgendwie ein Entsorgungssystem irgendwie angeschlossen und sowas. Und das lief alles und irgendjemand hat mal nachgeguckt, wo das eigentlich hingeht, wie das tatsächlich entsorgt wird. Und dann stellte sich raus, dass die es einfach ein paar hundert Meter hinter der Militärbasis in die Erde haben laufen lassen. Also die Rohre einfach im Nichts aufhörten. Das war in dem Fall tatsächlich auch nicht rechtswidrig. Also sie haben sich da nicht rechtswidrig verhalten, aber eben irgendwie einfach einen Punkt, wo man wirklich hinterfragen muss eigentlich, wie die arbeiten, weil einfach die Abwässer dieser gesamten Militärbasis ins Nichts auf die Felder gelaufen sind. Also im Endeffekt, sie kriegen Geld für irgendeine Dienstleistung und versuchen, die möglichst günstig zu erbringen und mit möglichst wenig Aufwand. Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Wobei häufig, also es ist häufig auch nicht so richtig ersichtlich, was da passiert, dass es so schief läuft. Also irgendwie zum Beispiel Diesel geliefert an die Bundeswehr, da tun es glaube ich sogar bis heute, der geflockt ist und dann sind die ganzen Panzer irgendwie liegen geblieben, weil der Diesel nicht funktioniert hat und oder falsches Waschmittel verwendet, was dazu geführt hat, dass die Uniformen rosa geworden sind. Und da muss man sich echt, ist wirklich schwierig zu sagen, ob es Unfähigkeit ist oder was auch immer. In der Regel fehlt, glaube ich, an Vorbereitung und dem Willen und auch dem Verhandlungsdruck quasi, sich ins Zeug zu legen für so eine Dienstleistung, weil die auf einer sehr, sehr sicheren Bank sich vermeintlich zumindest bewegen, weil sie können machen, was sie wollen und es hat keinerlei Konsequenzen im Grunde für sie. Wenn wir jetzt Ecolog verlassen, was gibt es da sonst noch für Dienstleister so oder was macht alles die Bundeswehr nicht selber, vielleicht so rum auch gefragt? Das ist ein gigantisch weites Feld, sich überhaupt mal mit dem Begriff Logistik zu beschäftigen, was das eigentlich heißt. Und so die Militärlogistik wird als Begriff tatsächlich enorm weit gegriffen. Also das ist im Grunde alles, was nicht die militärische Kernaufgabe ist oder Kernfähigkeit, wie man auch immer das definieren mag, aber alles, was quasi die Streitkräfte unterstützt. Im Grunde seit den 50er Jahren, also seit der Wiederbewaffnung, fokussiert sich die Bundeswehr immer weiter auf diese militärischen Kernaufgaben. Und im Grunde alles, was das nicht ist, was im Grunde Kämpfen oder Patrouillieren ist, wird sukzessive ausgelagert. Von wirklich im Grunde alles, was auf so einer Basis stattfindet, das Essen, die sanitären Anlagen, die Camps überhaupt aufzubauen, Transport, auch schon im Vorhinein, bevor, also wenn eine Basis im Ausland oder ein Camp eingerichtet wird, wird in der Regel schon von privaten Unternehmen, was zum Beispiel Groß Stute und Kühne und Nagel sind, glaube ich, im Bundeswehrkontext, das wird schon transportiert von privaten Unternehmen, was auch ziemlich brisant eigentlich ist, weil da reden wir auch dann nicht nur von Containern, sondern auch von Waffensystemen, von schwerem militärischen Gerät, von Verschlusssachen und sowas, wird alles ins Ausland, ins Einsatzgebiet transportiert, dann werden dann in der Regel die Camps mehr oder weniger von Privaten errichtet und alles, was dann dort stattfindet, Wäscherei, Abwasserentsorgung, Trinkwasseraufbereitung, das sind im Grunde alles Gebiete, die seit vielen Jahren von privaten Unternehmen gemacht werden und wird aber tatsächlich auch sukzessive rückt das näher an den militärischen Kernbereich, der eigentlich sehr explizit, wenn wir von hoheitlichem Gewaltmonopol reden und sowas, natürlich der Bundeswehr oder der Armee obliegt. Aber zum Beispiel die Heron-Drohne in Afghanistan und Mali von privaten, also zivilem Personal, von den Rüstungsunternehmen gesteuert werden. Oder private Sicherheitsdienstleister, die Botschaften bewachen und sowas. Also es ist ein gigantisch breites Feld, das ausgelagert wird und sich tatsächlich immer weiter an diesen militärischen Kernbereich, was eben so ein sehr schwammiges Wort ist, das, glaube ich, bewusst auch so schwammig gehalten wird, ranrückt und sehr schwer an vielen Stellen noch abzugrenzen ist, was die Bundeswehr eigentlich noch originär selbst tut und kein ziviles Personal die Finger mit drin hat. Ist es dann so ein Subsystem wie in anderen Branchen? Inwiefern Subsystem? Na, also dass es Subunternehmen gibt, die irgendwas erledigen, was weiß ich nicht, wie in der Fleischindustrie oder sonst wo, sowas in der Art. In der Regel hat man in Deutschland immer noch oder Verträge, die mit der Bundeswehr geschlossen werden, die sind relativ präzise mit einem Unternehmen. Was natürlich, um nochmal kurz auf Ecolog zurückzukommen, die beschäftigen dort in der Regel kein deutsches Personal in Afghanistan. Also die haben schon lokales Personal, das sie dann da anheuern und sicher auch Aufträge, die sie auslagern, aber eigentlich scheint es mir zumindest noch relativ übersichtlich zu sein, mit wem Verträge abgeschlossen werden. Im zweiten Teil des Interviews mit Emma zu zivilen Dienstleistern für den Krieg kommen wir zu sogenannten Full-Service-Providern. Es gibt allerdings durchaus einen Trend zu sogenannten Full-Service-Providern. Also ein Unternehmen, mit dem die Bundeswehr irgendwie einen Vertrag abschließt und die dann über Subunternehmen und Subsubunternehmen einfach gigantische Infrastruktur übernehmen. Das gibt es für die Bundeswehr einen Full-Service-Provider seit 2017 mit FEPS, die tatsächlich in Afghanistan, glaube ich, 60 Einzeldienstleistungen, also von Container, Wohncontainer, Sanitäranlagen, Strom, Wasser, alles übernehmen und diese Aufgaben natürlich dann irgendwie auch an Subunternehmen weitergehen. Das ist der erste und bis jetzt einzige, der zumindest so betitelt wird, aber der Trend ist ganz klar abzusehen. Sehr viele andere Armeen, insbesondere in den USA und Großbritannien, setzen da seit vielen Jahren schon drauf. Und genau, das ist in Deutschland noch nicht so stark ausgeprägt, aber birgt auch unfassbar viele Gefahren einfach. Dadurch, dass, also was man aus jedem anderen Bereich, wo Subunternehmen beauftragt werden, auch hat, dass die Transparenz verschwindet und oder abnimmt und damit auch die Nachvollziehbarkeit und die Verantwortlichkeiten viel diffuser werden. Und wie heißt jetzt dieses Unternehmen nochmal, was du gerade meintest? FEPS. Und ist das ein bundesdeutsches Unternehmen oder ein afghanisches Unternehmen oder wo ist der Hauptsitz von diesem Laden? Das ist, glaube ich, ein deutsches Unternehmen. Die haben auf jeden Fall einen Sitz in Deutschland, mit dem der Vertrag abgeschlossen wurde. Und das wurde auch wirklich groß gefeiert von der Bundeswehr vor allem, dass man da einen ganz großen Meilenstein erreicht hat, jetzt endlich auch so einen Full-Service-Provider zu haben. Das ist so der aktuellste Schritt tatsächlich. Und was machen die dann alles für die Bundeswehr? Also anfangen tut das mit so transportablen Wohncontainern, also das quasi vorgefertigte Container einfach ausgeliefert werden können ins Einsatzgebiet und man dort dann quasi auf Anhieb eine Camp-Infrastruktur hat. Was die aber auch machen, ist eben Sanitäranlagen bereitstellen und auch, glaube ich, vorgefertigt in weiterhin Stromversorgung im Camp, die Wasserversorgung und die Wasserentsorgung, aber auch die Verpflegung zum Beispiel auf dem Camp. Und wurde 2017 unterschrieben, der Vertrag. Und was jetzt eigentlich für diesen Sommer anstand, wo ich aber noch nichts von gehört habe, dass das jetzt irgendwie konkreter geworden wäre, sind COS-Camps, heißen die, oder CSO-Camps, mit derselben Firma. Das heißt übersetzt ein vollumfängliches privates Camp im Grunde. Also der nächste Schritt, der jetzt ansteht, ist, dass wirklich diese eine Firma das gesamte Camp stellt und betreut. Eine ganze Kaserne heißt das im Endeffekt? Ein Camp in Afghanistan, da geht es um Afghanistan, genau. Also wo die Soldaten leben und arbeiten. Und wie groß sind denn solche Camps? Das ist eine gute Frage. Die sind sehr groß. Also es sind ja im Grunde Städte, die aber mitunter ja auch von verschiedenen Armeen bespielt werden, wenn man in einer gemeinsamen Mission quasi da ist. Und das ist das erste Mal, dass die Bundeswehr so ein ganzes Camp abgibt, nur an Privatunternehmen, oder kam das schon vorher vor? Dass das in dem Ausmaß und in dem Umfang gemacht wurde, noch nicht. Dass private Unternehmen in gewisser Art und Weise an der Infrastruktur und dem Camp beteiligt sind, das ist eigentlich schon immer so. Aber dass das so in der Gänze abgegeben werden soll, also ist momentan noch nicht durch scheinbar, das ist das erste Mal für die Bundeswehr. Und sind das bisher Entwicklungen vor allem im Ausland oder beginnt sich auch sowas hier zu entwickeln? Quasi in Bundeswehrstützpunkten in Deutschland. Damit habe ich mich nicht so genau beschäftigt. Okay. Also da wird auch viel ausgelagert, vor allem auch was die Versorgung angeht, also Lebensmittelversorgung und Transport beispielsweise. Das ist auch viel ausgelagert an private Unternehmen, aber da bin ich der nicht so ganz tief in der Materie. Was man aber hat, ist, dass so logistische Kernaufgaben wie beispielsweise die Bekleidung für die SoldatInnen und der Fuhrpark, dass die ausgelagert sind, was insbesondere hier in Deutschland relevant ist, zurzeit zumindest noch. Das ist nochmal ein bisschen anderes Themenfeld, aber die wurden, diese großen Aufgaben von Bekleidung, Fuhrpark, Informationstechnik, die wurden Anfang der 2000er ausgelagert an öffentlich-private Partnerschaften, also an Unternehmen, die extra dafür gegründet wurden. Und genau, das ist aber nochmal ein ganz großes Gebiet, was insbesondere eben aber für die inländischen Kasernen und Stützpunkte relevant ist. Also im Endeffekt passiert dasselbe wie bei der sonstigen staatlichen Infrastruktur, dass also so eine PPPs, also so schöne Partnerschaften mit Firmen, die dann hinterher doch 100% eigentlich der Bundeswehr gehören und so weiter, aber dann ja eigentlich die Bundeswehr angeblich da gar nichts mehr machen könnte, was sie dann auch immer macht, dieser Dienstleister und so weiter. Also dass so ein unkontrollierteres Feld entsteht im Endeffekt, ne? Ja, also das genau das, also im Grunde, also ja, das ist ein Griff, den man sich gerne bedient, beispielsweise auch mit der Post und der Bahn damals, ja. Und in Bezug auf die Bundeswehr wurden extra Gesellschaften gegründet, also GmbHs, an die diese Aufgaben ausgelagert wurden, wobei tatsächlich die private Beteiligung daran in der Regel wieder zurückgekauft wurde. Das heißt, man hat jetzt, also aus diversen Gründen und vielen Dingen, die schiefgelaufen sind, und es war unfassbar teuer in der Regel, genau, und dann mittlerweile gibt es 4 von diesen großen ÖPPs noch, die zwar privatrechtliche Gesellschaften sind, aber zu 100% im Besitz des Verteidigungsministeriums. Und das ist ein ziemlich cleverer Weg fürs Verteidigungsministerium, weil man durch diese privatrechtliche Struktur zum Beispiel ganz andere Auflagen und weniger strenge Auflagen hat, was so Ausschreibungen zum Beispiel angeht für Aufträge und Beraterverträge und sowas. Genau, und eben man kann zumindest sagen, dass man im Grunde damit nichts zu tun hat, wenn mal was schiefläuft an Entscheidungen. Was gerade ja auch passiert mit der Berateraffäre im Verteidigungsministerium zum Beispiel, wo es genau um diese ÖPPs ging, insbesondere die besagte Bekleidungsgesellschaft, wo mal wieder festgestellt wurde, unter anderem vom Bundesrechnungshof, dass die Bundeswehr bzw. das Verteidigungsministerium nicht in der Lage ist, ein anständiges Management und ein Controlling für ihre eigenen GmbHs zu leisten. Im Grunde, dass man sich übernommen hat und dass da die Mechanismen total versagen und im Grunde diese GmbHs machen können, was sie wollen. Ist das jetzt ein Schlusswort oder was müssten wir auf jeden Fall noch besprechen? Als Schlusswort würde ich eigentlich gerne stehen lassen, dass das ein Riesenfeld ist, in das aber sich irgendwie in diverser Hinsicht einer Kontrolle entzieht. Also sowohl der operativen Kontrolle, der GmbHs zum Beispiel, aber auch generell überhaupt keine kohärente Informationslage da ist. Also da passiert irgendwie wahnsinnig viel und es gibt keine öffentliche Debatte oder kaum eine öffentliche Debatte darüber. Und das ist total gefährlich, weil da ganz viel drin steckt. Einem kommt ja schon die Bundeswehr so unkontrolliert vor und dann diese GmbHs. Ja. Ja, und aber also zum einen verliert das Verteidigungsministerium und die Bundeswehr, glaube ich, immer mehr die Handlungsfähigkeit und die Kontrollfähigkeit über diese diversen Outsourcing-Projekte, die sie am Laufen haben. Und es wird, also es ist eigentlich völlig unstrittig, dass das ein ganz gefährlicher und falscher Weg ist und dass die Bundeswehr einfach nicht mehr handlungsfähig ist ohne private Dienstleister und da eine Abhängigkeit ist, die total gefährlich ist. Aber dafür, das wird überhaupt nicht gewürdigt, diese Erkenntnis, sondern man liest dann in allen Strategiepapieren nur, dass die Bundeswehr weiter mit der Wirtschaft und intensiver kooperieren muss, um handlungsfähig zu bleiben. Und genau, es findet keine Würdigung dessen statt, dass es im Grunde total aus dem Ruder gelaufen ist und weiterläuft. Und dann macht man einfach weiter und ja, ignoriert einfach das, was das am Ende des Tages bedeutet, auch für so die demokratische Kontrolle der Armee zum Beispiel. Was denkst du, sollen wir es dabei belassen oder sollen wir noch was ergänzen? Also ich glaube, ich könnte noch wahnsinnig viel darüber erzählen, aber genau, ich habe auch einen langen Text geschrieben, in dem man das dann nachlesen kann, wenn man das möchte. Von zivilen Dienstleistungen für den Krieg kommen wir zum Libanon und einem Interview mit Jackie. Die erste Frage war dazu, wie es mit der Korruption im Libanon aussieht, da in den hiesigen Medien viel darüber berichtet wird. Es ist nicht abzustreiten, dass Korruption in der libanesischen Regierung und auch in der Zentralbank vorherrscht. Das ist nicht abzustreiten, aber man muss auch sehen, wie sich diese Korruption entwickelt hat und wer da alles mit davon profitiert. Und es ist eine Korruption in den unterschiedlichen Parteien, die in der libanesischen Regierung vertreten sind, die jetzt über Jahrzehnte gewachsen ist, also durch Beziehungen innerhalb der Community und mit der Partei und Abhängigkeiten und so weiter und so fort. Es ist ein Land, was durch und durch privatisiert ist. Das heißt, es gibt auch für die Politiker und Politikerinnen, die oftmals auch in Banken vertreten sind, also auch Bankiers sind, gibt es sehr viel zu holen. Wenn das ganze Kommunikationssystem, wenn die Wasserversorgung, wenn das alles privat ist, dann kann man natürlich immer viel Profite machen. Und ja, Korruption ist vorhanden, aber es gibt auch zahlreiche Staaten außerhalb des Libanons, die eben dadurch profitieren konnten und unter anderem durch den Bankensektor oder durch den Immobiliensektor oder eben durch die Elektrizitätsversorgung und alles, was anfällt, mit profitieren konnten. Und es wäre auch mal interessant, genauer zu schauen, was Siemens eigentlich im Libanon macht. Siemens stellt 40% der Elektrizität im Libanon. Siemens ist, abgesehen von der libanesischen Regierung, ein Unternehmen, was immer wieder auch in Korruptionsskandale verwickelt ist. Und es wäre interessant, da genauer hinzuschauen, was da passiert. Aber das ist jetzt, soll jetzt auch keine grobe Unterstellung sein, sondern nur, es wäre nicht sehr überraschend, weil Siemens schon viele Korruptionsskandale hatte. Dass da nicht vielleicht auch eins wäre, was ich sagen möchte, ist, dass es stimmt, dass es, ja, es gibt Korruption in der Regierung und das System, so wie es aufgestellt ist und die Politiker, die hohe Positionen in der Regierung einnehmen, sind zum Teil noch Kriegsverbrecher aus dem libanesischen Bürgerkrieg oder aus ihren Familien, aber es reicht nicht nur darauf zu gucken und zu sagen, das ist das Problem vom Libanon, sondern man muss sich vielleicht auch die Frage stellen, ob das nicht auch etwas damit zu tun hat, dass das Land extrem neoliberal ist und dass dort Profite vor Menschen gestellt werden, was an anderen Stellen nicht anders ist. Das Land wird regiert durch eine Proporzregierung. Wie genau sieht denn das dann da aus? Ja, das ist eine Proporzdemokratie. Das heißt, dass der Premierminister Sunnit sein muss. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht durcheinander bringe. Also das heißt, dass man praktisch verschiedene Positionen in der Regierung vom Premierminister zum Präsident, dass das immer an eine bestimmte Religion gebunden ist, um sicherzustellen, dass alle Religionen nach Proporz, also nach Proportionalität praktisch, vertreten sind. Und ja, Libanon ist sehr reich an Religionszugehörigkeiten. Wir haben etwa 17, 18 Religionen dort. Und das war praktisch der Ausgang auch vom libanesischen Bürgerkrieg 1990 etwa, als gesagt wurde in dem Vertrag von Taif, dass man damit den Krieg lösen würde. Aber da muss man auch sagen, dass der Krieg, der Bürgerkrieg im Libanon, der wird ja oft auch anhand von vermeintlich religiösen Linien gelesen. Es gibt auch die andere Lesart, die sagt, na, wenn man sich die Koalitionen in dem Krieg anschaut, dann hatte man Christen, man hatte Sunniten, Schiiten, je auf der einen als auch auf der anderen Seite, und dass das mehr ein Krieg war, wo auch die Frage zwischen oben und unten und Umverteilung wichtig war, als die der Religion. Also ich denke, das ist immer zu kurz gegriffen, wenn man das auf religiöse Linien schiebt. Das funktioniert einfach nicht, auch nicht im Libanon. Und angenommen, ich bin jetzt komme aus der christlichen Ecke und habe ein Problem, an wen kann ich mich dann wenden? An den Zentralstaat oder an wen? Mir kommt da in den Kopf, dass gerade jetzt es gibt die Nachricht, dass von der maronitischen Kirche, dass sie die Fenster ersetzen und dass man das aber nur für auch Maroniten tut, und so machen das auch, also das heißt die Kirche, aber so machen es auch die Parteien, die an ihre religiösen Communities irgendwo gebunden sind, dass sie sich praktisch dann um diejenigen in ihrer Community kümmern. Also es ist so, dass staatliche Behörden recht schlecht funktionieren, auch wenn es dann um Schulen geht oder um Gesundheitsversorgung. Und wenn man ein Problem hat oder auch einen Job braucht oder andere Sachen, wo es eigentlich auch staatliche Stellen für geben sollte, dann wendet man sich oft einfacher, sich an die Partei zu wenden, und dann wird einem geholfen. Das schafft natürlich auch Abhängigkeitsverhältnisse. Wenn man jetzt Maronit ist, sagen wir, Christ, dann liegt es näher, dass man das innerhalb der eigenen Partei und der eigenen Community macht. Und ebenso ist es auch für römisch-katholische Menschen oder für Schiiten, Sunniten. Dann gibt es oft je zur Religionszugehörigkeit gibt es oftmals auch mehr als eine Partei. Bei den Schiiten zum Beispiel auch so, bei den Sunniten auch. Und dann kann man sich da, das ist immer innerhalb der Community. Also es ist meistens dann auch, dass man das mit der Familie dann auch ist. Es gibt auch Familien, wo das auseinanderdriftet, aber das ist, sagen wir, oberflächlich gesagt so. Also Zugang zu jetzt zum Beispiel einem neuen Fenster nach der Explosion ist dann über so einen religiösen Proporz geregelt. Also die Leute, die keine Zugehörigkeit haben, für die ist es schwierig, eine Stelle zu haben, an die sie sich wenden können. Also vor allem auch Migrant Domestic Workers. Also es gibt sehr viele Frauen im Libanon, die als Domestic Workers arbeiten, also in den Häusern sich um Kinder und den Haushalt kümmern. Und viele von ihnen sind nach der Explosion auf der Straße gelandet und tatsächlich auch wegen der Wirtschaftskrise, die ja schon vor der Explosion desaströse Formen annimmt, wurden auch viele einfach vor die Tür gesetzt und haben auch gesagt, ihr setzt uns vor die Tür, wie man Müll vor die Tür bringt. Und diese Frauen, die haben keine Partei, die hinter ihnen steht, und keine Gruppen. Und die setzt auf Leuten, die sich freiwillig zusammentun, um sie zu unterstützen, auf antirassistische Bewegungen, Gruppen und NGOs. Aber die haben keine Anlaufstelle. Und auch wenn man versuchen möchte, säkular zu sein, oder wenn man säkular ist und da nicht mitmachen möchte, hat man auch nicht wirklich eine Anlaufstelle. Es gibt Proteste auf den Straßen. Sind die auch nach diesen religiösen Proporzen organisiert oder davon unabhängig? Nee, das ist das Interessante. Also es ist, im Libanon hat über die letzten Jahre hat es zugenommen, eine Forderung zu haben, die eine Loslösung von diesem säkularisierten Proporzsystem und von dieser Regierung fordert. Also sie möchten eine Säkularisierung, das heißt, sie möchten, dass die Parteien nicht mehr nach den Communities organisiert sind. Zum Beispiel die Sozialistische Progressive Partei, die hat sozialistisch drinstehen, aber das gehört zu den Drusen. Also das ist manchmal auch etwas verwirrend. Also die hat auch eine sozialistische Vergangenheit, aber heute ist es die Partei, die die drusische Community repräsentiert. Und sie möchten nicht mehr Parteien, die praktisch nur die Communities vertreten, die hinter ihnen stehen, sondern die auch ein politisches Programm haben, dass man eine Wahl hat und sie möchten untereinander heiraten kann. Das ist auch nicht möglich, dass man zivil heiraten kann. Das ist alles religiös geregelt. Und was sie möchten, was die Hauptforderung eigentlich ist, ist alle, das heißt alle. Und sie sagen, dass sie es satt haben, dass sie von einer Regierung regiert werden, wo viele Kriegsverbrecher noch drin sind, die sich selber bereichern und viele der Gelder, die eigentlich an Libanon geben sollten für unterschiedliche Projekte, dass die praktisch am Ende, also innerhalb der Verwaltung versickern. Also es gab ein Beispiel bei dem Krankenhaus von der American University von Beirut, da wurden im Juli 800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlassen. Und das, obwohl Corona auch da im Libanon bereits war und es wenige Betten gibt und das Gesundheitssystem, sagen wir mal so, jetzt nicht sehr üppig ausgestattet ist. Und die Leute in der Verwaltung haben ihre Jobs behalten, Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, Elektriker, Elektrikerinnen und andere, die mussten gehen. Und da hat eine Person gesagt, das ist wie ein Mikrokosmos vom Libanon. Also man hat die Verwaltung, die sehr viel Geld einsteckt und die Leute, die arbeiten, die sind die Leidtragenden. Und noch dazu stand das Militär dabei während der Entlassung, als die Leute dagegen demonstriert haben. Also dass das praktisch so im Kleinen das abbildet, was im Libanon passiert. Im zweiten Teil des Interviews mit Jackie zur Situation im Libanon geht es darum, was sich durch die Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut geändert hat. Also dass man sich mehr auf den Unterschied von oben und unten konzentriert, gezwungenermaßen, als auf irgendwelche religiösen Abgrenzungen zueinander. Ich meine, die Explosion hat ja bis 20 Kilometer Entfernung zum Explosionsort Folgen nach sich gezogen. Und ich denke, dass die Menschen mehr beieinander stehen und mit der Forderung alle, das heißt alle, sich auch nicht mehr richtig spalten lassen, was davor lange auch immer wieder funktioniert hat, was ja auch eine Methode ist, die jetzt nicht unüblich ist. Die Frage ist natürlich, wie soll dann etwas Neues aussehen, wenn etwas Neues geschaffen wird? Und ich denke, das wird noch länger dauern, das zu sehen, wie das passiert. Aber ich denke, was auch interessant ist, ist, dass im Libanon auch viele Erfahrungen mit Selbstorganisation bestehen, also sowohl durch den Bürgerkrieg und der Zeit danach, als auch nachdem das libanesische Militär palästinensische Flüchtlingscamps, also Nahr Bered zum Beispiel, platt gemacht hat. Da gab es auch selbstorganisiert Hilfe für die Betroffenen. Also im Libanon gibt es einige Leute, die Erfahrung damit haben, viele Menschen gleichzeitig zu versorgen und sich selbst zu organisieren. Oder jetzt auch mit den Lebensmitteln, die sich Leute nicht mehr leisten können, gibt es die Versuche, in kleinen Stile selber Gemüse zusammen kollektiv anzubauen und so weiter und so fort. Und das sind zarte Pflänzchen, die, denke ich, aber nicht unwichtig sind. Und ja, die Frage, wie es danach, wie es neu aussehen soll, ist die Frage. Aber garantiert nicht so, wie es sich Heiko Maas und andere vorstellen, die nämlich auch Reformen fordern. Aber ich denke, die Reformen, die sie fordern, sind nur danach ausgerichtet, was die geopolitischen Interessen sind und was die Wirtschaft betrifft. Heiko Maas hat auch gesagt, dass sie sich sicher fühlen müssen, die Investoren ihr Geld in den Libanon zu geben. Aber es geht nicht um die Investoren. Es geht darum, dass die Menschen im Libanon ein gutes Leben haben sollen, indem sie sich sicher fühlen und alles haben, was sie brauchen. Und ich denke, was auch gefährlich ist bei den Reformen, die von Heiko Maas und anderen angestoßen werden, ist, dass sie zwar einerseits sagen, also Heiko Maas, eine der ersten Sachen, die er gesagt hat, war, dass man ja aufpassen muss, dass es keine Beeinflussung von außen gibt. Gleichzeitig hat er dann aber auch gesagt, ich zitiere, die Katastrophe birgt das hohe Risiko, Libanon weiter zu destabilisieren. Es gibt dort nichtstaatliche, aus dem Ausland finanzierte Akteure wie Hisbollah, die ein entstehendes Vakuum nutzen würden. Und dass er sagt, dass man sich eng zusammentun muss. Und ich glaube, es ist nicht klug, indem man eine Partei, einen Akteur kritisiert. Ich meine, nichtstaatliche Akteure, die Hisbollah sitzt in der Regierung und hat zwei Ministerien in. Wenn man da dagegen hetzt, ich glaube, dass das eben das ist, was er sagt, was nicht passieren darf, dass man sich von außen einmischt. Und es gab jetzt ja auch das Gerichtsverfahren für die Ermordung von Rafiq Hariri, was ein internationales Gericht ist, was auch von vielen Menschen im Libanon nicht anerkannt ist und was auch als neokoloniales Experiment gewertet wird, weil man dort nämlich die Gerichtsbarkeit abgibt an andere und aus dem Libanon hinaus transferiert. Und gerade in dem Zusammenhang, denke ich, ist es recht bedenklich, wenn man sich da einmischt. Das, was er sagt, was er nicht tun will, hat er damit gemacht. Heiko Maas hat also schon mal gesagt, er will da schwer helfen und es soll neoliberale Reformen geben. Wer ist denn sonst noch ein Akteur von außen? Die Liste ist lang. Also wir haben da unter anderem Israel und auch dort wurde gesagt, dass, ich glaube, das war Gantz, der das gesagt hat, oder Ashkenazi, der es gesagt hat, dass Hassan Nasrallah, also dass die Hisbollah eigentlich das größte Problem Libanons sei. Und da kommt mir auch als erstes Israel in den Sinn, eben wegen der Bombardierung, die jetzt stattgefunden hat, letzte Nacht vom Süden Libanons durch das israelische Militär. Wie gesagt, da gab es schon Schusswechsel am Grenzverlauf schon vor der Explosion. Dann haben wir einmal die israelische Regierung, dann haben wir die US-amerikanische Regierung. Das US-Militär hat auch schon mal eine Offensive im Libanon versucht durchzuführen, um einen Politiker vor Ort nach der Wahl zu stärken. Also die USA sind dabei. Dann haben wir Großbritannien, wir haben Frankreich und dann haben wir aber auch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabische Emirate und Saudi-Arabien. Das dürfte ja auch bekannter geworden sein, nachdem der Kronprinz Mohammed bin Salman vor, ich glaube, mittlerweile 2 oder 2,5 Jahren den damaligen Premierminister Saad Hariri zeitweise entführt hat in Saudi-Arabien und erst auf Intervenieren Frankreichs ihn wieder freigelassen hat, wieder ausfliegen durfte. Und das sind zahlreiche Interessen, die sich im Libanon verbinden, unter anderem eben wegen Libanons geografischer Lage am Mittelmeer, angrenzend an Syrien und Israel. Es gibt auch sehr große Gasfelder vor dem Libanon. Ich denke, es dürfte jetzt gerade auch nicht uninteressant sein, zum Beispiel für Frankreich, die ja auch Hilfsgüter in den Libanon bringen mit Militärschiffen, im Ostmittelmeer mit Militärschiffen unterwegs zu sein, weil sie auch in dieser Auseinandersetzung um Gasfelder im Ostmittelmeer, was ja auch ein Thema ist zwischen Griechenland und der Türkei, Schiffe schicken wollte. Also ich glaube, da fällt einiges auch zusammen. Und einige dieser Staaten sind auch beteiligt an der Militarisierung vom Libanon. Also abgesehen vom Iran gibt es auch Waffen, die aus Deutschland kommen, aus Großbritannien, Frankreich und den USA. Und es gibt Ausbildungsprogramme der Armee. Die Bundeswehr selber ist seit 2006 mit dabei, mit der UN-Mission UNIFIL. Und sie bildet in dem Rahmen Marinesoldaten aus und stattet sie auch aus. Und zum Teil werden sie auch in Deutschland an der Marineschule ausgebildet und eben dann durch Programme von vor Ort. Und es wird unterschiedliches Material geliefert, wie Radare und ähnliches, was man eben braucht, um die Seewege zu sichern und zu militarisieren. Aber es ist, denke ich, nicht ungefährlich, weil wir sehen, dass wir einen Libanon haben, der in verschiedenen Krisen ist, in einer Gesundheitskrise, in einer Wirtschaftskrise, in einer infrastrukturellen Krise und jetzt aktuell mit dem Angriff von israelischer Seite aus auch durchaus militärische Krise. Und in diesem Moment, wenn jetzt mehr Waffen und mehr Ausrüstung und mehr Ausbildung erfolgt, also ein Fokus wieder auf den militärischen Teil, militärischen Sektor von dem Staat, während die Menschen nicht genug zu essen haben und es wirklich auch die Warnung gibt, dass es sein kann, dass eine große Zahl von Menschen wirklich Hunger leiden wird, denke, ist das nicht das, was der Libanon gerade braucht. Und es ist schon der Ausnahmezustand ausgerufen worden, das heißt, die Regierung kann jederzeit Leute festnehmen, Versammlungen auflösen und Ausgehsperren verhängen. Ich denke, es wird eher dazu kommen, wenn diese Strategie weiter verfolgt wird, dass es angespannter wird und auf keinen Fall zu einer Lösung der wirklich grundlegenden Probleme der Bevölkerung vor Ort führt. Antimilitaristische Podcast im September 2020 zur Automobil- und Rüstungsindustrie, zu zivilen Dienstleistern für den Krieg und zur aktuellen Situation im Libanon.